Kiezbiografien, Ausgabe 8. Hallo, mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Besuch bei Frank. Frank ist der, ich glaube, Besitzer oder Inhaber des Filmforums, einem DVD-Verleih im Prenzlauer Berg. Hallo Frank. Hallo Lutz. Ich kann mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank Schäfer. Ich bin seit ungefähr 15 Jahren in Berlin. Und neben vielen anderen Dingen im Filmbereich habe ich jetzt seit knapp 6 Jahren einen Filmverleih, einen kleinen cineastischen Filmverleih, eine sogenannte Programmvideothek, um sich von den großen Blockbuster-Videotheken abzugrenzen. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, warum ich Frank zum Gespräch gebeten habe, weil ich durch einen Freund hierher gekommen bin. Also ich kannte die, obwohl ich hier schon auch mittlerweile so 12 Jahre lebe, so kannte ich den Laden nicht. Ja. Ja, irgendwie so. Ist auch ja noch nicht so alt und ich bin nicht mehr direkt der Nachbar. Aber als ich dann hier reinmarschiert bin, habe ich ganz viele Filme gefunden, die ich mal gesucht habe, weil ich, also meine Filme, cineastische Vorgeschichte ist halt, dass ich halt im Nebenfach in diesem Fall Filmwissenschaft studiert habe. Und ich hatte damals meine Abschlussprüfung über das Thema New Hollywood gemacht, also eine Phase im amerikanischen Film Mitte 60er bis Mitte, Ende 70er Jahre. Frank hatte alle Filme im Regal stehen, wo ich mir zu Zeiten meiner Abschlussprüfung die Füße wund gelaufen habe in Berlin. Und es gibt ja nun wirklich nicht wenige Videotheken in Berlin. Und ich habe meinen alten Zettel wieder gefunden, wo ich halt alle Filme aufgeschrieben hatte, die ich sichten wollte, bevor ich mich in die Prüfung reinbegebe. Und ich musste wirklich durch ganz Berlin eigentlich so durch und habe überall geguckt und mir das so zusammengestückelt. Und plötzlich kam ich hier rein und all die Filme, die ich sehen und schätzen gelernt habe, waren da. Und Frank hatte sie. So, und da dachte ich, Mensch, das ist da scheint gut, ein Aficionado irgendwie am Start zu sein. Also, ich habe ursprünglich Literaturwissenschaften studiert, also ich habe ein abgeschlossenes Studium der Literatur. Das heißt, die ursprüngliche Herangehensweise ist schon die eher eines dann Filmwissenschaftlers, eher auf der theoretischen Seite. Aber durch den Umzug nach Berlin wurde ich sehr schnell eigentlich konfrontiert hier mit der wirklich ganz praktischen, also hier ist ja sozusagen die Filmgeschichte, wir haben in Babelsberg und damals das Filmmuseum und auch die vielen Filmschulen, bin ich relativ schnell in Kontakt eigentlich mit ganz praktischem Filme machen gekommen. Also wie gesagt, man konnte Mitte der 90er Jahre die ersten Leute, die ich hier kennengelernt habe, waren alle aus dem Osten und waren alles Filmschaffende. Tatsächlich, das war eigentlich interessant. Es waren an der HFF, ja, in Potsdam, an der DFFB, das wären dann die teilweise, gewesen, ja. Also halt jetzt, also die haben dann studiert, schon nach Mauerfall studiert, heute so. Aber als sie uns kennengelernt haben, waren die so Mitte 30, aber sie waren von der Biografie eigentlich noch deutlich ostgeprägt. Ja, definitiv. Und sie konnten halt dann wahrscheinlich schneller an die Filmhochschule gehen, als es diese eine Filmhochschule ermöglicht hat. Ich glaube, es gab nur eine Filmhochschule in der DDR. Ne? Leipzig hat, glaube ich, gar nicht da sowas drin gehabt. Weiß ich gar nicht genau, ja, es könnte sein. Also das fand ich natürlich auch sehr interessant. Also eigentlich vom Filmfan dann Leute kennenzulernen. Ich habe in der Familie ein paar Schauspieler, das heißt mit Bühnenschauspielern. Das ist auch der Bezug zu Berlin. Also mein Onkel hat hier als Schauspieler gearbeitet in Berlin und hat eine Berlinerin geheiratet und ist dann wieder zurückgezogen nach Westdeutschland. Und der hat aber trotzdem sehr viel erzählt von seinen Erfahrungen aus Berlin. Das fand ich sehr interessant, auch eine sehr interessante Zeit, die man auch einfach so nicht mehr erleben kann. Also auch die Mauerzeit, die Westberliner Theaterszene zur Mauerzeit, das ist sehr interessant. Und er hat mit den Fassbinder-Schauspielern in einem Haus gelebt und es war alles sehr persönlich und intim und alle kannten sich. Das fand ich beneidenswert, eine tolle Erfahrung. Ist das der Spirit, der dich dann halt auch dahin gebracht hat, wo du dann hingegangen bist? Also den Weg, den du dann eingeschlagen hast? Ja, ich überlege das oft selbst. Ich weiß gar nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung, aber Berlin war immer interessant. Ich denke schon dadurch auch. Mhm. Das fand ich gut. Ich hatte das eigentlich immer, dass ich spätestens nach dem Studium dann mal woanders leben möchte. Und, aber dann hast du nach dem Studium nicht sofort, also gut, hast du dann Jobs gemacht im Film auch? Oder, also du hast Leute kennengelernt, ja, die waren halt irgendwo genau, in diesem Filmmetier drin, genau, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, ich habe die Leute begleitet, alles das, was die so tun, also erstmal Kontakte knüpfen einfach, dann habe ich gedacht, okay, dadurch, dass ich von der Literatur komme, hat mich Drehbuchschreiben interessiert. Dann habe ich mich intensiver darum gekümmert, habe viel Literatur gelesen dazu, bin regelmäßig zu einer großen Drehbuchmesse gegangen, die hier in Berlin stattfindet. Das Script House, was sehr interessant war, sehr viele Autoren kennengelernt, von denen ich heute dann Filme sehe, Regisseure kennengelernt, Produzenten, die damals angefangen haben, zum Beispiel X-Filme, eine heute große Berliner Produktionsfirma, und die waren damals ganz klein. Und Lola das Rent war wer? Ne? Und viele andere auch. Ja, ja, Lola Rent auch. Also der große Durchbruch war gut bei Lenin. Ach, das war echt? Okay. Ja, das war der von dem Stefan Arndt, der heute noch der Chef ist. Mhm. Und das war alles davor. Das war alles also vor gut bei Lenin. Und es war eine kleine, sympathische Firma. Und das war alles so eine... Man hat also unheimlich viele Leute kennengelernt, so am Anfang ihrer Karriere. Und die Gemeinsamkeit war eine große Leidenschaft für Film und das Filmemachen. Und auch für das Filmemachen sahen die als Voraussetzung, dass man erstmal viele Filme kennt, dass man weiß, von was man spricht. Hm. Und das deckte sich eigentlich mit dem, was ich so als Anspruch auch hatte. Hattest du damals schon viele gesehen, viele Filme, oder bist du eigentlich dann erst durch das Metier dazu gekommen, dich auch mit den Filmen, also dir das alles ja, so reinzuziehen, ja, so einkriegen? Also ich hatte schon viel gesehen, vielleicht noch nicht so systematisch oder halt auch Filme, die ich jetzt nicht, auf die ich selber jetzt nicht gekommen wäre, die man als Anregung bekommt. Das kriege ich heute noch, dass jemand sagt, ja, da ist ein ganz wegweisender Film aus den ja, 40er Jahren oder 60er Jahren und den kenne ich nicht. Also man kann nie doch nicht alles kennen. Es wird ja auch weniger, es wird ja immer mehr. Also aber ich merke, dass ich so eine, ja doch die Herangehensweise habe, dass ich, manchmal habe ich Kunden, die jetzt auch mit Filmlisten kommen und sagen, und ich frage dann, wo haben sie das jetzt her? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt recherchiert und das sind die wichtigsten Filme der 50er Jahre aus Italien oder irgendwas und die möchte ich jetzt abarbeiten, ja, und sehen, was ist da wirklich. Und du kannst denen helfen? Die meisten ist das sehr, ich kann manchmal helfen, manchmal das ein bisschen strukturieren, weil es oft Listen sind aus dem Internet und die sind dann doch sehr durcheinander und ich kann schon sagen, den Film gibt es nicht oder der ist durchaus wichtig und das heißt, ich merke, es gibt schon doch einige und nicht nur Filmschaffende, die jetzt so vorgehen bei der Auswahl. Mhm. Und ich unterstütze das, weil ich halt doch oft sage, dass man positiv überrascht ist. Weil diese Filme zum großen Teil einfach schon diesen Test bestanden haben, wenn sie nach 30, 40, 50 Jahren immer noch gesehen werden und auch nicht altmodisch wirken. Mhm. Zeitlosigkeit. Eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Also viele Leute sind ja von heutigen Filmen dann doch enttäuscht. Sie sind zwar neugierig und sagen, ich möchte also immer die neuesten Titel sehen, aber viele sind dann enttäuscht, weil einfach dann doch die Machart zu unpersönlich ist. Und sie das, was sie... Viele haben so ein sentimentales Verhältnis zu Filmen, ich eigentlich auch. Und man sucht eigentlich wieder das, man sucht eigentlich dieses Erlebnis aus der Kindheit, aus der Jugend. Sentimentalität als Motivator. Ja, ist oft so. dass man, viele haben das Bedürfnis, einen Film, der sie irgendwie bewegt hat, und wenn es Jahrzehnte her ist, den anderen zu zeigen, seinen Kindern zu zeigen, ja, seiner Frau, Freundin zu zeigen. Und da sind die Leute sehr engagiert. Kommen wir gleich nochmal, also war auch jetzt für mich natürlich eine neugierige Frage, also Kundschaft und Erfahrung mit Kundschaft, ne, und wie du die Kundschaft wahrnimmst. Ja. Aber bevor wir dieses Feld anschneiden, würde ich gerne nochmal genau jetzt diesen Schritt machen. Du bist nach Berlin gekommen, du hast Kontakt gekriegt mit der Filmbranche, mit Leuten aus der Filmbranche. Du hast dich auch darin bewegt, hast versucht, dann eine Nische zu finden oder hast dich für Sachen zumindest interessiert und auch kontinuierlich begleitet. Du bist jetzt, also kannst mich berichtigen, aber offensichtlich bist du jetzt kein Drehbuchautor geworden, endgültig, sondern wenn ich jetzt hier rumgucke, also zuerst hatte ich ja mal, ich glaube, hatte ich mal einen Witz gemacht, es wirkt halt so, als ob du irgendwann keinen Platz mehr für all die guten Filme in deiner Wohnung gehabt hast und dann dich entschlossen hast, einen Laden aufzumachen, um einen Verleih zu erkunden. Ja. Aber das war natürlich jetzt nur irgendwie gewitzelt. Im Grunde schon. Also es ist, es soll ja eine persönliche Sache dabei sein. Wie gesagt, wenn man überlegt, welche Filme gehört sozusagen zu einer Erstbestückung von einer Programmbibliothek, dann geht man schon erstmal davon aus, die möchte ich, das ist ganz profan, da drin stehen haben. Dazu, wie gesagt, dann kümmerte man sich, schaut man, was gibt es da links und rechts zeitlich, sagen wir mal, davor, danach, was passen könnte. Wie gesagt, von einem Regisseur, was gibt es von dem Regisseur noch? Was gibt es aus einem bestimmten Land noch? Und natürlich kann man nicht jetzt völlig die neuesten Filme auch ignorieren. Das will ich auch nicht. Ich will also nicht jetzt sagen, dass... Ja, aber du musst halt nicht eine ganze Regalwand von einem Film. Also bei mir war klar, auch vom Platz her, und wie gesagt, es gibt genug Videotheken, die ganze Wände haben mit großen Filmen. Das hat gar keinen Sinn für mich ergeben, und ich konnte auch nicht wählen. Ich werde oft gefragt, ja, warum machen Sie jetzt nicht was sozusagen wirklich Geld bringt? Und ich sage, ja, ich habe gar nicht jetzt die Wahl. Ich kann eigentlich nur das machen, was ich gerne mache, das und Projekt nicht etwas ist angeschoben. Ja. Du musst jetzt konsequent durchführen. Ja, sicher. Es gibt ja auch, es ist ja jetzt auch nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Tage, und es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen und auch unterschiedliche Kunden, die überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen können, warum ich das mache. Und das ist immer auch ein bisschen die Gefahr, weil es ist schon eine persönliche Sache. Ich habe Erfahrungen in anderen Videotheken, da sind natürlich auch die Chefs und die Mitarbeiter, die sind nicht persönlich involviert in den Laden, und sie sind natürlich dann eine mögliche Kritik oder Unverständnis trifft die überhaupt nicht. Ich mache mir immer Gedanken dann, wenn jemand kommt, der sagt, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, vielleicht sollte man das nicht zu sehr, aber ich kann mich nicht ganz dagegen wehren. Naja, du bist ja auch immer der hinter den Tresen steht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du eine Aushilfe hast, die dich mal ersetzt irgendwie so, aber immer wenn ich hier bin, dann warst du da. Genau. Das ist natürlich auch das Konzept sozusagen. Ich bin das. Und ich muss sagen, das kommt gut an, weil die meisten Kunden sind Gewohnheitsmenschen und sie möchten gerne erkannt werden, und sie möchten, viele, wie gesagt, haben gar keinen Mitgliedsausweis dabei, die wissen, dass ich weiß, wer sie sind und was sie wollen, was sie gerne sehen, was sie nicht gerne sehen, und das kommt gut an, und das geht natürlich in einer größeren Videothek geht das einfach nicht. Ich habe das mal übernommen, mehr aus missionarischem Eifer, weil mich das gestört hat, dass eigentlich die ursprünglichen Mitarbeiter von Videotheken im Grunde mit den Filmen überhaupt nichts zu tun haben wollten. Das heißt also, und da kommt jemand hin, fragt, für mich gucken in den Computer und sagen, haben wir nicht. Oder haben wir nicht, ist genau. Egal, da hinten muss ich ja. Mal gucken, gib mir eine Karte, scan weg. Und fertig, genau. Also Schubladen auf und zu wirklich machen. Ja. Also da bietest du natürlich etwas quasi an, ja, irgendwie was eigentlich kontrazyklisch zu unseren Zeiten läuft. Nämlich also, du machst das, wofür andere Läden jetzt aufgeben quasi, weil die persönliche Betreuung nicht in vielen Bereichen nicht mehr wertgeschätzt wird. Mhm. Also klassisch halt der Tante-Emma-Laden, ja, oder ja. Der Hardware-Store, wie heißt das, also mit ja. Material zum ja. Schrauben, ja. Nägel, Hämmer, Werkzeugkram und so. Mhm. Da gehen halt die Leute jetzt alle in diese großen Supermärkte, seit Jahrzehnten ja die schon, ja. Kennt man ja schon aus Westzeiten. So. Ja. Ja. Aber jetzt stehst du hier hinterm Tresen und die Leute kommen hierher und schätzen genau das, dass sie sich dir quasi in die Hände geben können, dass sie dir vertrauen, dass du den Überblick oder dass du sie ernst nimmst, sie betreust und wertschätzt. Also es gibt eine Gruppe von Kunden. Wie gesagt, es schätzen nicht alle, aber das erwarte ich auch nicht. Aber es ist kein unbeträchtlicher Prozentsatz und wie gesagt, die Kunden können ja wählen, sie können auch woanders hingehen und oft ist dann der Grund, warum entscheiden sie sich denn für hier, dann ist das, denke ich, mit ausschlaggebend, würde ich sagen. Also, wenn wir jetzt tatsächlich also in dieses Kundenthema reingehen, ne, da gibt es bestimmt verschiedene Dimensionen. Also mich würde natürlich interessieren, bei so einer speziellen Videothek ist, denke ich mal, wie ein pädagogisches Konzept an einer Schule, das Einzugsgebiet viel größer. Das heißt, es ist nicht die Videothek von nebenan, wo man sich schnell mal so was holt, ja, sondern da kommen halt Leute auch mal extra vielleicht mit dem Auto hergefahren und machen das. Und gleichzeitig hatten wir ja auch schon angekratzt, es sind auch die, die in einer besonderen Art und Weise an Film herangehen, mit Listen hierher kommen und jetzt nicht unbedingt an einer Sonntagsausgabe gelesen haben, dass der und die DVD-Veröffentlichung jetzt unbedingt geguckt werden muss, weil sie neu ist. Mhm. Ja. Kannst du diese Dimensionen, also was sind die Dimensionen für dich, wo du siehst, dass Leute hierher kommen? Also vielleicht können wir das Feld einfach mal so umreißen, weil die kommen ja nicht alle aus dem gleichen Grund und sie kommen mit unterschiedlichen Motivationen. Aber es ist immer noch vermutlich eine kleine Hardcore-Gruppe, sage ich mal, so die mit solchen Affinitäten in eine Videothek kommen. Mhm. Ja. Wie sind deine Erlebnisse damit? Also womit bist du konfrontiert, wenn du hinter Tresen stehst? Ja, das ist, ist schwer zu sagen, wie da der Prozentsatz ist. Also, wie gesagt, man muss relativ, naja, es entscheidet sich relativ schnell, sagen wir mal, nach der Anmeldung, in welche Richtung der Kunde das wünscht, behandelt zu werden. Das ist oft der Vorteil hier sozusagen auch schon, dass sie das überhaupt äußern können. Das fällt ja in anderen Videotheken oft schon weg, dass man sagt, ja, da gibt's das Angebot und dann nimmt man, wie gesagt, man sucht sich das selbst raus, was man möchte und dann geht man wieder. Und, kommen Sie inspiriert hierher oder sind Sie wirklich so, Frank, ich brauche deinen Rat, du kennst mich irgendwie, du weißt, was ich normalerweise gucke, so, kannst du mir was empfehlen? Also mittlerweile auch, also das ist eine Gruppe, ich meine, die meisten kommen schon aus dem direkten Umfeld, das liegt also so ein bisschen hier schon an der Kiezstruktur, Viertelstruktur in Berlin, also ich fahre jetzt auch nicht nach Kreuzberg in die Videothek oder ich bin angemeldet in der Torstraße. Da ist sehr schön, wunderbar sortiert, aber ich fahre nicht hin. Mhm. Das heißt, die meisten kommen schon aus dem direkten Umfeld. Was interessant ist, ist, wenn Leute weiter wegziehen, die kommen dann doch ab und zu zurückgefahren. Die sagen, wir wohnen jetzt außerhalb und wir kommen aber in größeren Abständen, aber doch regelmäßig dann zurück. Mhm. Weil das doch einfach doch sehr stark ist, dieses, dass man sagt, der kennt mich. Mhm. Und da gibt es sicher große Unterschiede in dem, was einfach gewünscht wird, ja, wie der Anspruch oder an Erwartungen an Film ist. Das verändert sich ja sozusagen leider auch. Und ich versuche da ein bisschen gegenzusteuern, welche Funktion sozusagen hat ein Film. Wie du, also es war die Veränderung. Ja, also es geht in die Richtung, dass man heute sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne lässt halt nach. Dadurch, dass hat man ja eigentlich schon gehört, Leute im Grunde den ganzen Tag mit Informationen bombardiert werden, ja, und dass das Gehirn das einfach nicht mehr aufnimmt und sie eigentlich abends ihre Ruhe haben wollen und da hat natürlich der Film oft die Funktion, wirklich einfach abzulenken und zu entspannen, wirklich. Mhm. Das ist ein Teil der Kunden, die wächst, die Gruppe. Das finde ich immer schon problematisch, weil ich dann nicht, da habe ich Schwierigkeiten, Filme zu empfehlen. Weil sie inhaltlich gar nicht mehr relevant sind dann. Ja, ja, das ist schon, also wenn der Kunde schon sagt, ich habe eigentlich nicht die Kraft und nicht den Willen, mich einzulassen auf den Film, dann sage ich schon mal, dann lassen Sie den. Hm. Das, nehmen Sie sich mal Zeit. Es gibt Filme, es gibt genug Filme. Es gibt auch Filme, für die kann man so nebenbei mal sehen, klar, damit man ihn gesehen hat. Oder auch sich unterhalten lassen. Einfach sagen, ja, ich möchte jetzt nicht leiden und weinen und Drama sehen, sondern ich will einfach mal nur Gute Unterhaltung. Einen romantischen Film, mein Dings. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Mhm. Es muss nicht jetzt immer der große Anspruch sein. Es muss nicht immer gut da sein. Nein, ja. Nein, bei mir auch nicht. Also die Leute denken dann, ich schaue mir nur irgendwie hochgeistige Filme. Nein, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich merke halt schon, besonders wenn ich jetzt begeistert von einem Film bin, ist es nun mal eigentlich fast immer ein Film, der mich irgendwie beschäftigt hat, mich irgendwie berührt hat und den ich einfach nicht vergessen habe am nächsten Tag. Genau, die und den und empfehle ich natürlich gerne. Und dann gerne Leuten, die halt sagen, ich habe heute die 2 Stunden und den schaue ich durch. Ich setze mich hin und dann sehen wir mal. Und es ist immer schön, wenn Leute sagen, ja, ich vertraue dir in dem Punkt. Du schätzt das ein, auch für mich. Ich schaue mir den wirklich mal an. Und das funktioniert meistens auch sehr gut. Und wenn es nicht funktioniert hat, kann man auch drüber reden. Es kamen Leute, die gesagt haben, der Film stand bei den Empfehlungen. Und ich habe gesagt, ja, tut mir leid. Was denn? Was hat nicht gestimmt? Und dann wissen sie erst im ersten Moment eigentlich gar nicht genau, was sie gestört hat an dem Film. Aber irgendwie war es ihnen unangenehm. Und ich finde interessant, dass sie dann trotzdem das Bedürfnis haben, mir das zu sagen. Es könnte ihnen ja auch egal sein. Ich denke, in einer anderen Videothek, da schmeißen sie den Film hin und bezahlen und sagen, ja, das, danke. Das, und wie geht das dann weiter? Mist. Ich meine, die sagen dann, ja, also wenn ich, es ist unterschiedlich. Das kommt auch auf meine Tagesform an. es gibt Leute, wie gesagt, die wollen ja dann, dass ich irgendwas dazu sage. Ja. Manchmal habe ich gesagt, ja gut, ich habe den Film aber nicht gedreht. Also ich empfehle ihn aus den und den Gründen, das kann ich sagen. Aber wenn das nicht funktioniert hat bei Ihnen, dann tut mir leid, aber das ist nicht so schlimm auch. Ja. Hast du dich schon mal richtig gestritten? Ich meine, über Film kann man ja wunderbar streiten eigentlich. Ich meine, gut, da sitzt man am Tisch meistens in der Küche und diskutiert heiß. Du bist natürlich jetzt der hinterm Tresen, so, ja. Aber das heißt ja nicht, dass du hast ja eine persönliche Meinung und machst ja nichts unbedacht. Ja, also ich bin da vorsichtig. Ich würde sagen, streiten nicht, weil ich dann doch schon den Kunden respektiere. Mhm. Also ich komme auch aus dem, neben dem Studium habe ich im Grunde 20 Jahren habe ich Erfahrung im Einzelhandel und immer auch in der Beratung von Leuten. Also ich habe mir eigentlich schon immer viel Zeit genommen, Kunden zu beraten und rauszufinden, was sie gerne wollen oder wenn sie mir dann gesagt haben, was sie gerne hören, dann auch nicht zu sagen, nee, also ja. Das ist, also ja, ich respektiere dann schon, also irgendwann setzt es bei mir ein, dass ich sage, ja gut, das tut mir eigentlich wirklich leid, weil der und der Film liegt mir wirklich am Herzen und sie sagen jetzt, er ist ganz schrecklich oder meistens, wie gesagt, relativieren sie das dann schon ein bisschen. Am Anfang sind sie ein bisschen aufgewühlt und enttäuscht sozusagen. Gut, manche machen ihn mittendrin aus, wo ich sage, machen Sie nicht mittendrin aus. Schauen Sie noch mal ganz und dann können wir noch mal, sagen Sie mir noch mal, ob es gar nicht ging. Und wie gesagt, die Leute sind unterschiedlich, wie gesagt, in der Wahrnehmung unterschiedlich. Man hat heute nicht mehr so die große Zeit, aber man nimmt sich wirklich nicht mehr die Zeit, um zu sagen, so, den Film schaue ich jetzt mal ohne Unterbrechung durch. Wenn dir das wichtig ist, wie viele Filme, denkst du, hast du gesehen im Laufe der Jahre jetzt? Kannst du es grob einschätzen? Schwierig zu sagen, seit ich den Laden habe oder seit ich... Also ich habe schon... Das ist schwer zu sagen. Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich schaue mir vieles an. Meistens bestätigt sich das, der Eindruck. Man hat mittlerweile dann schon so gewisse Qualitätsmerkmale, wo man entscheiden kann, der ist wahrscheinlich nicht gut. Trotzdem gibt es Überraschungen. Wie gesagt, mir ist am liebsten, wenn ich kleine Filme habe, die vielleicht auf Festivals gelaufen sind, die gar nicht ins Kino gekommen sind, die aber trotzdem, entweder habe ich sie gesehen auf Festivals oder ich kann, wie gesagt, einschätzen durch den Regisseur oder die Geschichte oder die Darsteller oder den Autor, dass es was ist. Die zu empfehlen, das macht mir eigentlich am meisten Spaß, weil das sind dann Filme, wo Leute wirklich kommen und sagen, also der ist unglaublich und ich habe noch nie davon gehört und wo lief der und wieso war der nicht im Kino? Und ich habe gesagt, ja, es ist eine Masse von Filmen, es werden im Monat, ich weiß nicht, tausende Filme produziert. Das ist den meisten auch in Kinos gar nicht klar. Viel mehr Filme in einer höheren Taktung, das schleift sich da alles total durch. Und das ist ja halt eine Auswahl, ne? Auch die Kinobetreiber machen eine Auswahl. Berlin ist die Kinolandschaft eigentlich immer noch sehr gut, weil wir ganz viele kleine Kinos haben, die das anders machen wollen wie auch und müssen, aber wollen auch. Und es gibt genug, eigentlich auch für die kleinen Kinos. Das hat natürlich auch was, ich weiß noch, auf der Berlinale gab es ja immer den Bereich Business, ne? also Vorführungen auch speziell für den deutschen Markt. Ja. Und da habe ich halt damals gelernt, dass es Unterschiede gibt, einen Film ins Kino zu bringen als Verleih, beziehungsweise die Rechte sich einzukaufen, um ihn auf DVD direkt zu vertreiben. Das heißt, du hast ja also schon auf solchen Festivals wie der Berlinale irgendwie, da wird dann, geht die Schere auf zwischen denen, die im Festival laufen und später ins Kino kommen und die wunderbar Kleinode sind, aber einfach zu speziell oder was auch immer die Gründe dafür sind. Ja. Sie laufen, kommen letztendlich nur auf DVD raus. Als Jugendlicher hatte ich immer das Gefühl, das ist nur ein Video. Videofilm, ja, das kann ja nur schlecht sein. Das ist B-Ware. Das stimmt. Das muss ja aber vollkommen anders zu betrachten. Ja, weil gerade kleine Filme und wie gesagt, eigentlich fast die meisten von Festivalfilmen, die durchaus erfolgreich weltweit auf Festivals laufen, kommt nur ein ganz, ganz kleiner Teil ja auf ins Kino. Ja, und auf DVD erscheint auch nicht viel. Also man sieht, dass nicht mal alle Goldenen Bärengewinner der Berlinale zu bekommen sind oder alle Cannes-Gewinner, nicht alle bester ausländischer Film-Oscar-Preisträger zu bekommen sind. Mhm. Ich hatte hier große Probleme, alle bester Film zu gewinnen, zu bekommen, die 1929 bis heute den Oscar für den besten Film bekommen. Ah, so hast du auch also bekommen quasi versucht, die Sammlung voll zu kriegen. Genau, also das dann schon, ja. Und das ist so eine Art, wie gesagt, eigentlich war es mehr auch so als als Liebhaberprojekt von mir, im Grunde unabhängig von der Kundenmeinung, ist aber mittlerweile zu einem Markenzeichen geworden, dass also Leute sagen, ja, das ist eine gute Idee. Man kann gut die Zeiten sehen, was sich ändert. Und wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen mehr Platz hätte, dann hätte ich gerne mitnominierte Filme, die nicht gewonnen haben. Man müsste ein Regal machen mit denen, die den nicht gewonnen haben. Und das sind ja auch, es ist dann fast auch sehr interessant für Kunden, die dann sagen, was, also Kubrick hat nie den Regie-Oscar gewonnen und Hitchcock hat nie den Regie-Oscar gewonnen. Das kann nicht wahr sein. Gut. Hilft dann natürlich, dass die Leute dann auch trotzdem bekannt sind als Filmemacher oder als Regisseure. So als, weil ich hatte mal mit jemandem gesprochen, einem anderen, also ist Wissenschaftler vom Beruf, aber sehr musikinteressiert. Und sein Kosmos an Kenntnis hat er sich dahingehend aufgebaut, indem er eigentlich die Rezensionen zu Albenveröffentlichungen gelesen hat, aber genau nicht dann dieses Album gekauft hat, sondern sich an denen weiterorientiert hat, die als Verweis und als Zitat oder irgendwie als Ursprung oder parallel dazu genannt werden. Genau, also das ist auf diese CD geschissen, genau das so ist zu formulieren, und hat alles andere gehört, was in diesem Artikel drin stand. Ja. Und so ist das, wie er meint, es ist eigentlich eine wissenschaftliche Herangehensweise, weil du die Fußnoten abarbeitest. Ja. Ja, und dann wächst dein Wissen auch exponentiell, weil du dich nicht mit einem Film auseinandersetzt, sondern plötzlich das drei, ist das, vier Filme das ist das. Die nämlich nicht. Also ich kenne es aus der Literatur, so wird das eigentlich gemacht. Also es gibt sozusagen, die Hauptwerke werden ja schon vorausgesetzt und du verbringst dein Studium mit dem Abarbeiten der Verweise, was sehr umfangreich sein kann. Also es gibt ja dann nicht nur Fußnoten, sondern es gibt Kommentarbände zu Shakespeare, zu Goethe. Und das ist ein Wahnsinn. Sekundärliteratur. Und so bin ich eigentlich, und so gehe ich an die Musik ran. Also wenn mir dann irgendein Lied einer Gruppe gefällt, dann sehe ich, okay, wann waren die? Gibt es die noch? Auf wem basieren die? Ja. Und so kommt man dann. Also früher gab es solche Poster mit so, das waren so Bäume. Bäume. Ja, so, genau, da konnte man genau sehen, wer hat wen beeinflusst, was ist daraus entstanden. Ist das für Film auch so möglich? Ja, bei Film, ja, das ist, könnte man eigentlich machen. Also ich denke, für den amerikanischen Film würde das gehen, obwohl bei Film halt immer der Einfluss doch sehr groß ist von, also es wäre eigentlich ein weltweiter Baum. Also amerikanische Filmemacher sagen ja, ich bin beeinflusst von Godard, von Truffaut, vom japanischen von Film. Kurosawa. Mhm. Ja, Leone sagt dann, ich bin auch von Kurosawa beeinflusst. Clint Eastwood sagt, ich bin von Leone beeinflusst. Und also das ist aber finde ich nach wie vor immer halt sehr wichtig und interessant. Und es gibt dann Leute, die kommen und sagen, ich liebe Clint Eastwood-Filme, habe aber noch nie einen Leone-Film gesehen oder noch nie einen Kurosawa-Film gesehen. Und ich sage dann, ja, aber die Spaghetti-Western basieren zum Teil auf Kurosawa, und dann schauen sie sich auch mal Kurosawa an. Die Samurai-Filme, ja. Ich glaube, da kommen wir wieder in diese Malaise, die noch nicht, glaube ich, ganz, also wo ich noch Fragen zu habe. Und zwar, du musstest dich entscheiden, eine Systematik anzubieten. Also es gibt die Genre-Theorie, irgendwie mutwillig werden halt irgendwie Filme in bestimmte Schachteln gepackt, um sie sortierbar zu machen. Dann wird ein Bindestrich dazwischen gestellt, ja, sowas wie eine tragische Komödie, ja, oder Melodram und so, wie Liebe und Drama und so. Ja. Und also einerseits, also du bist jetzt hier, wie viele Filme hast du hier im Angebot? 5.000. Und die musst du irgendwie versparten. Irgendwie. Dann hast du ein Regal mit Empfehlungen, dann hast du dir gesagt, okay, aus persönlicher Leidenschaft machen wir jetzt diese Oscar-Timeline auf, ne? Also die Oscar-Verleihungen werden berücksichtigt. Queer Cinema, also schwul-lesbisches Kino. Hinten hast du dich aber auch nach Kontinenten oder nach Ländern entschieden zu sortieren. Ja. Das höchste der Gefühle in diesen mittleren Videotheken, wo ich Filme gefunden habe, die mich interessierten. Also ich bin ja auch nicht so ein Blockbuster-Mensch. Denn du warst schon froh, wenn die Leute nicht nach Schauspielern sortiert haben, sondern sich entschieden haben, den Regisseur mindestens ins Zentrum der Filmsammlung zu stellen im Regal. Aber das ist ja etwas, also wo ich denke, das war eine schwierige Geburt, überhaupt ein System zu entwickeln, ja, nach dem du sortieren kannst. Und ich befürchte auch, dass du noch nie fertig sein wirst. Ja, das stimmt. Ja. Wie entwickelst du das? Also nach welchen Kriterien hast du dich entschieden, vorzugehen? Ja, also das ist schwierig. Also ich habe mich vorher informiert und habe teilweise eine mir Einteilungen anderer Videotheken, also auch, sagen wir mal, größerer Programmvideotheken angesehen. Es gab eine Videothek, die hat ihr Programm als Buchform verkauft, in Buchform verkauft, sozusagen jedes Jahr erweitert. Mhm. Und da konnte man schon ein bisschen die Einteilung, die haben das noch sehr viel genauer eingeteilt, also die haben noch mehr Unterscheidungen gemacht. Ich bin dann schon auch ein bisschen, wie gesagt, man musste aus dann Platzgründen schon entscheiden, und ich habe natürlich letztlich auch dann schon an potenzielle Kunden gedacht, die gesagt haben, was ist nachvollziehbar? Durch meine Erfahrung in Videotheken und auch überhaupt im Einzelhandel weiß man, dass Leute bilden schon so eine Gruppe im Gedächtnis, und wenn sie dann was suchen, dann ist gut, wenn sie das in einem Laden auch wiedererkennen. Mhm. Also es gibt dann Filme, wo der Regisseur so populär ist, dass er über allem steht. Mhm. Würdest du sagen, ist das ein Problem eigentlich, was sich da verbirgt? Weil, also wir haben gerade über Spaghetti-Western und Kurosawa und die Prägung der einzelnen Epochen des Westerns, auch wieder zurück nach Amerika. Mhm. Nun ist Japan geografisch enorm weit weg, in der dramaturgischen Struktur sehr nah dran. Es sind wichtige Regisseure, die viele berühmte oder relevante Filme in der Filmgeschichte veröffentlicht haben. Mhm. Das heißt, du sortierst manchmal in die Richtung, dann sagst du, es gibt berühmte Regisseure, deren Gesamtwerk zu berücksichtigen ist. Das heißt, auch wenn sie verschiedene Genres gedreht haben, ja, landen die dann halt in so einem Block unter diesem Regisseur. Dabei im Grunde durch die Erfahrung, dass Kunden sagen, ich möchte einen Hitchcock-Film. Das ist dann so, das ist das schon das Label dafür. Passiert jetzt aber auch zum Beispiel mit Werner Herzog. Werner Herzog hat sehr unterschiedliche Filme gemacht. Da hatte ich jetzt schon das Problem, dass ich neuere amerikanische Filme schwer zu Werner Herzog einsortiere, weil sie da eigentlich ein bisschen rausfallen aus dem, was er sonst gemacht hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, nach dem Kriterium, nachdem jetzt Kunden einen Werner Herzog-Film suchen, sie haben eine gewisse Vorstellung. Mhm. Manche wissen, er hat die Filme mit Kinski gemacht, er hat viele Dokumentationen gemacht. Wenn man dann aber neuere Filme hat, wie zum Beispiel Bad Lieutenant oder so, dann sagen die Leute, das passt da gar nicht rein. Das passt nicht rein. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist auch Werner. Dann habe ich also jetzt als Beispiel Bad Lieutenant woanders stehen und nicht in der Werner Herzog-Reihe, weil Leute da nicht suchen. Ja. Bist du damit aber es ist zufrieden? Es ist, bewegt sich natürlich immer. Das erscheint es nämlich. Also ich glaube, es ist ein permanenter Wandel, je nachdem, wie du die Leute wahrnimmst, wie sie suchen. Gleichzeitig versuchst du zu systematisieren nach bestimmten Kriterien, die du dir selber angearbeitet hast, und du hast diesen Überblick. Und also für mich ist das wie so ein riesiges, kennst du diese Spiele, ne? So, wenn du die Nummern in eine Richtung, in eine Reihe, so eine Platte, wo 1 bis 3 drauf ist, und dann schiebst du 1, 2, 3, 4, 5 immer ein Feld frei, um es zu verschieben, und dann hast du irgendwann alle Nummern in einer richtigen Reihenfolge. Und so erscheint mir das mit den DVD-Covers. Weißt du, irgendwie so, du hast halt irgendwie so haufenweise Regale und du fängst dann an, so zu schieben, und es ist eigentlich nie fertig, weil du kannst es alles immer auch unter einem anderen Aspekt betrachten. Ich meine, das Schöne ist natürlich dann halt, wenn du so eine kleine Videothek hast, eine Programmvideothek, es fällt dann halt nicht, die Leute müssen nicht sehr weit laufen ja. und sind angeätzt, weil sie hinten in der hintersten Ecke, da ja. wo sie eigentlich gucken ja. wollten, nichts finden, ja. sondern die kommen wahrscheinlich auch mit einer relativ niedrigen Schwelle einfach an deinen Tresen und fragen einfach. Genau. Ja, genau. Und du kannst ihnen dann auch sagen, ja, guck mal ja. da, weil du weißt dann, ja. wo es ist. Ja. So gesehen ist ja, es vielleicht nicht so ein großes Problem. Finden manche überraschend. Ich sage dann, ja sicher weiß ich, wo die Filme stehen. Und die 5000. Ich verändere ja auch gar nicht so viel. Also manchmal muss man eigentlich hauptsächlich aus Platzgründen dann etwas ändern. Aber es gehört auch dazu, dass man jetzt nicht alles von links nach rechts räumt. Hm. Das machen natürlich große Videotheken, müssen sie, weil sie halt einfach diese Menge an Einzeltiteln haben, die dann aber Platz schaffen müssen und verkaufen müssen, ja. Wenn die nicht mehr sich verleihen. Das muss ich nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel das chronologisch sortiert, dann ändert sich auch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Ja. Noch eine Frage. Eine Frage zu der Kundschaft und wie sie sich wandelt oder verändert, ist auch, du hattest angesprochen jetzt, dass sie weniger Zeit haben, die Leute. Ja. Oder dass sie halt auch Filme eigentlich nur für nebenher zum Entspannen gucken wollen ja. und sich eigentlich nicht aktiv mit dem Film auseinandersetzen möchten. Ja. Also sich daran abarbeiten, sagt man ja so gerne. Du meintest dann auch mal im Gespräch, was wir schon mal geführt hatten, dass zum Beispiel Lehrer hierher kommen, um für ihre Schulklassen, für den Unterricht zum Beispiel, einen ja. Film zu suchen, den sie hier finden und nicht in den anderen Videotheken. Ja. Ich fand das ja ganz spannend, dieses Phänomen. Das fand ich auch interessant, weil ich jetzt damit gar nicht so gerechnet hatte. Ich hatte schon mehr mit Filmschaffenden oder wirklich richtigen Cineasten gerechnet, aber es ist in den letzten Jahren auch ganz verstärkt, wir haben das viele Lehrer und Lehramtsstudenten bestätigt, Film ist heute eine ganz selbstverständliche sozusagen Voraussetzung im Studium schon. Das heißt, die haben im Studium zum Geschichtslehrer haben die Filmtheorie und Filmgeschichte. Mhm. Und es ist dann selbstverständlich, dass man das später dann als Lehrer einsetzt, erstmal um überhaupt in Kontakt zu kommen mit den heute ist es schwierig für viele Lehrer, mit den Schülern auf so eine Ebene zu kommen. Genau. Also das Thema einzuführen und auch sie an der Stange zu halten. Ne? Genau, da ist es ja ähnlich. Also auch wieder Aufmerksamkeitsspanne. Wenn sich die Eltern nicht einlassen können, können die Kinder das erst recht nicht. Heute ist viel Computer und viel Handys und viel Informationen, die eigentlich nicht mehr verarbeitet werden können. Und das haben natürlich die Lehrer auch gemerkt und sehen das als ein sehr gutes Mittel, den Großteil der Schüler auf einer Ebene zu erreichen, die sie sonst nicht erreichen können, wohl nicht mit Literatur oder anderen Medien. Und von außen betrachtet, also ich beschäftige mich hier nur mal mit Medien und auch Pädagogik, Medienpädagogik. Mhm. Von außen betrachtet, klingt jetzt ja immer so bei Eltern so, ich habe schon wieder Filme in der Schule geguckt, ne? Hat der Lehrer ja keine Lust gehabt, um euch ordentlichen Unterricht zu geben. So war das bei uns früher, ja. Okay, aber wenn man jetzt akzeptiert, dass Medien durchaus unterschiedliche Herangehensweisen darstellen, um einen Wissenskomplex anzureißen oder anreißend zu vermitteln. Also ich bin zum Beispiel auch sehr offen für Computerspiele im Unterricht. Ja, und für so, okay. Gibt es auch spannende Sachen, wie die Anno-Reihe, wo historische Komplexe wie die Römerzeit und so, Militärstrukturen und so, wie auch immer halt, Biografie, gibt es haufenweise aktuelle Spiele, wie auch Filme. Ja. Allerdings hast du ja auch Schüler heute vor dir, die, wenn sie Filme gucken, sehr stark Blockbuster-Kino, also 2000 aufwärts sozialisiert sind. Ja. Schnelle Schnitte, hier rumpelt es extrem, jetzt haben wir auch noch 3D im Kino. Filmgeschichte, wenn du dich damit beschäftigst, dann stellst du ja auch fest, dass die Art und Weise der Erzählweise, wie erzählt wird, wie Schnitte, wie Musik eingesetzt wird, wie Dialog im Verhältnis gemischt ist zu Geräuschen, da hat sich ja unglaublich viel verändert. Das ist ja alles eher jetzt so auch so einer sehr basalen Sinnes Erfahrungen laufend im Augenblick. Und Filmgeschichte, also du hast aber Filme, die sind hervorragend, die passen auch zum Thema, die würdest du gerne zeigen, vielleicht in der Schule. Aber du stößt an Grenzen, und zwar an die Grenzen, die du auch schon gerade erwähnt hattest, nämlich, dass Leute das gar nicht mehr als Film wahrnehmen, weil es für sie fast ein Standbild darstellt. Ja. Es ist so langsam erzählt, dass sie wegdriften. Ja, ja. Also, das ist ja auch ein Schade und gleichzeitig ein Problem. Also es geht nur, wenn der Lehrer das auch wirklich vorbereitet. Also es wird nicht einfach der Film gezeigt und danach reden wir mal drüber, sondern vorher wird schon eine Vorarbeit geleistet. Es gibt wirklich eine Einführung über Wochen und dann kommt der Film. Und es passiert oft was ganz Erstaunliches. Es gibt wirklich Filme, die dann trotzdem funktionieren, obwohl die Schüler das eigentlich ablehnen. Sicher. Ja, sie haben natürlich wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Also ich hatte jetzt als Beispiel, gut, es war ein Waldorflehrer, okay, vielleicht ticken die noch ein bisschen anders, aber ich denke, ich weiß es aus meiner Erfahrung, es hat funktioniert. Er hatte eine Reihe von Filmen, die alle eigentlich in die Kategorie fallen, heute ein Schüler niemals. Ja. Erstmal alles schwarz-weiß, das wird schon oft abgelehnt. Ja. Und es war dabei Fahrraddiebe, er wollte zeigen Fahrraddiebe. Und die Brücke. Und ich habe ihm gesagt, probieren Sie es auf jeden Fall. Ich bin fest davon überzeugt, dass die immer noch funktionieren. Ich kann nur selber sagen, ich habe selber einen großen Moment in meinem Leben wirklich, dass ich mit 13 oder 14 auch in der Schule die Brücke gesehen habe. Und ich war danach wirklich verändert. Wenn man das wirklich sagen kann, dann... Und ich bin mir ziemlich sicher, es war eine andere Zeit, aber ich weiß noch genau, was es ausgelöst hat. Also ich war mir ziemlich sicher, dass das nicht alle völlig kalt lässt. Mhm. Und er hat es gemacht und er hat gesagt, es war ganz enorm. Es war enorm. Er hat gesagt, es ist ungefähr die Hälfte bis drei Viertel der Klasse. Aber die Reaktionen waren enorm. Er hat gesagt, okay, er hat das schon vorbereitet und sagt, es ist ein Kriegsfilm und so weiter und so weiter. Es geht um die in die Zeit und bei Fahrraddiebe auch. Er sagt, das ist jetzt die Nachkriegszeit und die Leute haben nichts und jetzt hat er sein Fahrrad und so weiter. Und das funktionierte. Ich habe mich wirklich gefreut. Also das ist sicher schwierig. Das geht vielleicht auch nicht mit allen, aber er hat es geschafft, auch eine Art emotionalen Zugang zu finden. Er hat sehen können, dass die Schüler da durchaus drauf abfahren und dann auch wirklich darüber sprechen wollen und nicht nach Hause gehen und sagen, ja gut, das haben wir irgendeinen Schwarz-Weiß-Film gesehen, war mir völlig egal. Klar wird das nicht dazu führen, dass die jetzt zu Hause dann nur noch alte Schwarz-Weiß-Filme sehen, aber es hat eine Veränderung bewirkt. Ja. Da habe ich auch vor kurzem nachgedacht, weil ich meine, wir hatten ja schon auf ein riesengroßes Kompendium an Filmen zurückzublicken. Also wenn du dich angefangen hast, für Film zu interessieren in den 80er, 90er Jahren, dann waren das ja schon 100 Jahre Filmgeschichte. Ja? Also gut, das Boxende Känguru habe ich erst dann halt hier in Berlin kennengelernt, ich halt irgendwie im Arsenal unten saß. Ja. Irgendwie so. Aber es war schon sehr viel Arbeit, um zu einem Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, jetzt kenne ich mich so ein bisschen aus. Ja? So. Und das ist ja nochmal krass angestiegen. Irgendwie so. Und wenn du heute Kind oder Jugendlich bist, und aus privater Erfahrung weiß ich das auch, halt, während in deiner Jugend guckst du, hast du genug Zeit, um auch viele Filme zu gucken. Da denke ich mir manchmal so, oh krass, jetzt müssen die sich noch mit viel mehr Filmen auseinandersetzen quasi, also sich durcharbeiten durch diesen riesen Haufen Filmmaterial und auch viel Müll, ja, irgendwie so. Ja. Bis sie das Gefühl kriegen, irgendwie, okay, ich kann jetzt, habe jetzt mir Kriterien selbst erarbeitet, ich weiß jetzt, worauf ich hingucken kann, ja, um ein Gefühl zu kriegen, das ist ein guter Film, der lohnt sich, den zu gucken, oder auch überhaupt festzustellen, dass Charlie Chaplin hervorragende Filme hat und die sind teilweise nicht mal mit Ton. Die haben nur eine Klavierbegleitung. Mhm. Ja, irgendwie so. Und trotzdem kannst du darauf abfahren, wenn du die Schönheit eines Films, eines zeitlosen Films, erkennen kannst. Aber dann musst du ja erstmal hinkommen. Und das, ich habe meine These, ja, ist dann halt, es wird ja immer schwieriger, je mehr Filme du zur Verfügung hast, wie viel Zeit willst du da investieren, ja, um da hinzukommen, ja, dass du überhaupt selber dann halt so mit so einer Art eigenem Geschmack losgehen kannst, mm-hmm, und sagst, okay, es geht nicht mehr darum, den Blockbuster, der jetzt ins Kino kommt, zu gucken, sondern ich habe von dem und dem Film gelesen, von dem erwarte ich mir das und das. Und dann läufst du ja erst los. Aber da musst du ja erst hinkommen. Ja, so, ja, das ist auch pädagogisch schwierig. Das ist eine pädagogische Frage. Das erwarte ich teilweise von den Eltern. Es hilft nichts, dass Eltern irgendwie schon eine Auswahl treffen, machen auch viele. Mhm. Ja, wirklich die Kinder ein bisschen fordern auch, sich meinetwegen auf irgendwas einzulassen, was sie vielleicht nicht wollen. Also mir ging es so, ich hatte eigentlich, das war nicht bei mir der... Das war auch kein Eigenantrieb, dass ich jetzt mit, was weiß ich, 8 Jahren dann beschlossen habe, irgendwelche anspruchsvollen Filme zu sehen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nicht groß gelesen. Heute lesen die Kinder viel mehr. Ich habe nicht viel gelesen. Ich habe Comics gelesen. Und ich habe in meiner Erinnerung eigentlich kaum Filme gesehen. Und wenn, dann wirklich, ja, alberne Filme sozusagen, die heute wahnsinnig behämmert sind und filmgeschichtlich völlig unwichtig. Bei mir war es mein Vater, der gesagt hat, ja, ihn hat das Kino halt geprägt, das war für ihn so eine wichtige Erfahrung und gut, es gab kein Fernsehen, also sind die Leute wirklich für jeden Film ins Kino gegangen und es war ein großes Gemeinschaftserlebnis und ja, er konnte mir vermitteln, warum man den Film sich mal ansehen sollte. Ich habe mich halt dann drauf eingelassen und es hat funktioniert. Mhm. So habe ich relativ jung schon Chaplin zum Beispiel gesehen, obwohl Chaplin auch kurz im Fernsehen lief, aber ich hätte niemals den ganzen Film gesehen. Aber mein Vater hat mir zum Beispiel Jacques Tati empfohlen, ja, und hat gesagt, wir schauen den jetzt. Und ich fand den großartig als Kind schon. Und ich merke heute kommen Eltern, die sagen, geht das? Die fragen mich dann, meine Tochter ist 10 und der Sohn ist 12. Und da sage ich, probieren Sie es mal, das ist einfach gut und lustig. Sie werden nicht alles verstehen, aber vieles. Und es gibt dann schon dieser wirklich emotionale Zugang dazu. Also bei Chaplin ging das so, es war nicht nur zum Lachen, ich habe gemerkt, das ist auch traurig. Der ist, viele. Es gibt in jedem Film gab es dann ganz traurige Szenen, die ich völlig nachvollziehen konnte. Also mir war das Alter da überhaupt nicht bewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie alt das Film. Wie alt das Film. Ja, Telefonkabel, ja, nein, hat und eine Rehscheibe. Das war eigentlich egal, das dürfte heute natürlich, also heute ist wirklich schwieriger. Heute eine Generation von Schülern oder von Kindern, die halt, ja, der Telefon mit Wählscheibe halt nicht kennen. Mhm. Und, ja, aber als cineastisches Moment in einem Film, wenn du wirklich in diese Welt reingehst, ja, also da richtig eintauchst in den Film, denke ich, ist die Akzeptanz oder... na klar, kommt vielleicht, was ist das eigentlich? Ja, manchmal erklärt sich die Funktion, weil nichts ist im Film ohne Grund, ja, kann man ja auch so sein. Ja. Aber dann ist es okay, dass man gibt den Dingen im Film vielleicht mehr Akzeptanz entgegen, wenn man eintaucht, als jetzt da mit verschränkten Armen zu sitzen und sagen, so, wieso hat denn der kein Handy? Ne? Also würde ja keiner machen. Halt. Nein, das würden die nicht machen, genau. Sie würden es doch akzeptieren als die Dinge, die halt nun mal da waren. Und, ist ja auch Teil von Geschichte, also von Alltagsgeschichte. Wie gesagt, es wird ja im Grunde wird ja eine Geschichte erzählt. Wenn es wirklich gut ist, ist eine Geschichte und die ist eigentlich zeitlos und auch universell. Ich meine, die Japaner lachen auch über Chaplin und lachen sonst über ganz andere Dinge. Hm. Es scheint etwas zu geben, was dann doch verbindet, auch die Generationen verbindet, was wirklich funktioniert und naja, was halt diesen Test halt schon bestanden hat. Und ich habe das ganz oft, aber das da fühle ich mich immer schon sehr sicher, wenn Leute kommen und sagen, ich ich gebe es zu, ich habe das und das und das und den Film noch nie gesehen. Und ich habe gesagt, ja, aber sie brauchen sozusagen gar keinen Respekt davor zu haben. Weil manche Leute denken, ja, das ist doch jetzt ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Wenn der mir jetzt nicht gefällt, dann bin ich zu dumm oder irgendwas. Ich habe gesagt, das wird funktionieren. Ich habe gesagt, schauen Sie sich, viele Leute kommen und sagen, ich habe Casablanca nie gesehen. Ich habe gesagt, schauen Sie sich an, das funktioniert noch. Es gibt durchaus, nicht bei jedem Film, aber es gibt Filme, sind ja oft Filme, die Leute so sagen, ja, muss man denn den gesehen haben? Und ich sage, ja, das ist ausprobieren auf jeden Fall. Mhm. Und wie gesagt, meistens, das ist wirklich dann zu relativ sicher, meistens funktionieren die halt wirklich noch. Mhm. Also, und die Überraschung ist immer sehr groß. Und ich sage, ja, der Film ist 70 Jahre alt und wirkt überhaupt nicht alt. Es gibt Sachen aus den 90er Jahren, die wirken sehr altmodisch und langweilig heute oder irgendwie seltsam. Und heute auch mal als Creature im Internet wieder auf, als Skurrilität. Ne? Ja, genau. Aber es gibt wirklich eine große, ja, eine Masse von Filmen, die es zu entdecken gilt. Und das Problem sozusagen heute und in Zukunft wird sein, das sozusagen zu bewahren und den Zugang zu erleichtern. Das wäre mir schon recht. Im Grunde eigentlich auf jede Art. Und ich denke, manche Filme, ist egal, wie sie drankommen, sie sollen gesehen werden. Würdest du dich dann als Archivar auch ein bisschen betrachten? Also wenn du hast ja gerade gesagt, und damit würde ich das Gespräch auch fast schließen, ja, und wir so von wegen, es geht darum, diese Filme präsent zu halten und diese Filme auch den Leuten nahezulegen, weil sie es wert sind, ja, weil sie auch noch funktionieren. Und ja, deswegen ist das der Beweis, dass ihnen etwas schlummert, was eher als kulturelle Zeitlosigkeit betrachtet wird. Ja, also es ist jetzt nicht sozusagen als Plan zu sagen, also zu sagen, ich bewahre diese Filme vor dem Vergessen. Aber das ergibt sich jetzt aus der Praxis, dass einfach ganz viele Menschen kommen, die viele Filme einfach nicht gesehen haben, keine Möglichkeit haben, sie irgendwo zu sehen, aber irgendwo doch dann den Wunsch. Der Wunsch wird entweder hier geweckt oder ist durch irgendjemanden geweckt worden, dass man sagt, was ist da dran? Mhm. Ja, dass du kannst diese Wünsche tatsächlich erfüllen teilweise. Und das ist eigentlich so, dass das ist der befriedigende Teil, dass man manche Leute wirklich doch mit einfachen Mitteln glücklich machen kann. Und schönes Schlusswort. Ja. Und davon lebe ich natürlich auch. Cool. Ja, Frank, vielen Dank. Ich muss bisschen länger jetzt, du musst was zusammenschneiden. Du meinst nochmal Abgesang? So, jetzt hier. Ja. Ja, vielen Dank nochmal für dieses Interview. Bitte schön. Das waren die Kiez-Biografien mit der Ausgabe 8. Heute war ich zu Besuch bei Frank im Filmforum, einem DVD-Verleih im Prenzlauer Berg. Jetzt weiß ich gar nicht, die Straße. Schliemannstraße. Schliemannstraße. 19. Das heißt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe seid. Ansonsten, wenn ihr hier mit Appetit bekommen habt, andere Interviews zu anderen Themen mit anderen Menschen nochmal hören zu wollen, dann besucht gerne meine Homepage www.kiezbiografien.de. Oder guckt auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Ich werde sie jetzt nicht nochmal wiederholen. Man kennt sie. Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder bei den nächsten Kiez-Biografien mit der Ausgabe 9. Tschüss. Tschüss.